Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute Nacht können wir wieder einmal einen Top-Ermittler von Scotland Yard bei der Arbeit belauschen. Inspektor Campbell bekommt es nicht nur mit einem extravaganten Tatort zu tun, sondern auch mit einem besonders hinterhältigen Täter. Das Hörspiel »Die Maske des Mörders« aus dem Jahr 1967 klingt nach einer typisch englischen Mördersuche. Denn mit René Deltgen als Inspektor Campbell stellt sich sofort ein gewisser Paul-Temple-Effekt ein. Zudem geizt der Autor Patrick Hampden nicht mit Anspielungen an die klassische britische Kriminalliteratur. Das ist gut angetäuscht. Doch wir lassen den Fake gleich vorweg auffliegen. Das Stück entstand in München. Und Patrick Hampden ist eines der Pseudonyme des deutschen Hörspielautors, Regisseurs und Produzenten Kurt Fethake. Die Maske des Mörders von Patrick Hampden. Ja? Hallo? Hallo? Spreche ich mit Mrs. Johnson? Ja, am Apparat. Wenn ich mich nicht irre, sind Sie eben erst von einer Reise zurückgekehrt. Warum wollen Sie das wissen? Wer sind Sie überhaupt? Bitte hören Sie mir noch einen Augenblick zu, Mrs. Johnson. Es ist sehr wichtig. Sie sind allein im Haus, nicht wahr? Warum interessiert Sie das? Wollen Sie mir nicht endlich sagen, was das alles bedeutet? Sie dürfen jetzt nicht nervös werden, Mrs. Johnson. Bleiben Sie ganz ruhig. Sie werden gleich alles erfahren. Nur noch eine Frage. Besitzen Sie einen Revolver? Ja. Entweder Sie sagen mir jetzt, was das alles bedeutet, oder ich lege auf. Das wäre sehr dumm von Ihnen, Mrs. Johnson. Antworten Sie. Ist der Revolver geladen? Es hängt sehr viel für Sie davon ab, Mrs. Johnson. Ja, er ist geladen. Es ist möglich, dass Sie ihn jeden Augenblick gebrauchen müssen. Nein. Mrs. Johnson, es ist so gut wie sicher, dass sich in Ihrem Hause ein entflohener Sträfling verborgen. Aber das... Lassen Sie sich nicht durch sein harmloses Aussehen täuschen. Er ist ein mehrfacher Mörder. Machen Sie sofort von der Schusswaffe Gebrauch. Schießen Sie, bevor es zu spät ist. Er trägt eine braune Kortjacke und graue Manchesterhosen. Sie können ihn leicht erkennen an der Narbe, die quer über seine rechte Schläfe läuft. Ich höre jemand. Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Ist dort jemand? Nein! Entschuldigen Sie, Madame, dass ich Sie erschreckt habe. Halt! Bleiben Sie stehen, noch einen Schritt und ich schieße. Aber Madame! Keinen Schritt weiter, oder? Nicht doch, Madame, machen Sie keine Dummheiten, das muss ein Irrtum sein. Mein Gott! Mein Gott! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Hilfe. Mein Gott! Polizei! Polizei! Aus! Ja. Na gut so! Die letzte und die dritte wird kopiert. Reihe 5 kopieren! Wie viel Meter? 42. Danke. Licht aus! Moment noch! Lichtprobe! Ein Foto bitte! Kamera nicht ein! Ah, du warst großartig, Daisy. Wirklich? Ja. Ah, Mr. Hackett! Ich hoffe, Sie sind derselben Ansicht. Als juristischer Berater kann ich nur sagen, sehr überzeugend, wie Sie das inszenieren, Mr. George. Danke. Und als Autor? Sie haben alle meine Erwartungen übertroffen, gnädige Frau. Sie ahnen gar nicht, was Ihre Worte für mich bedeuten. Ja, ja, falls Sie es noch nicht wissen sollten, Mr. Hackett. Daisy ist eine glühende Verehrerin von Ihnen. Oh. Ihre Plädoyers haben mich immer begeistert. Sie haben einen sehr interessanten Beruf, Mr. Hackett. Gehabt, gnädige Frau. Seit meinem Autounfall lebe ich ganz zurückgezogen auf dem Lande. Bitte halten Sie mich nicht für taktlos, aber... Sie brauchen mich nicht zu bedauern, gnädige Frau. Ich bin mit meinem Schicksal ganz zufrieden. Wer weiß, ob ich sonst Zeit gefunden hätte, meine Memoiren zu schreiben. Sie haben der Welt einen Bestseller geschenkt, Mr. Hackett. Uns zu einer erfolgreichen Fernsehserie verholfen. Hallo, Mr. Summer. Hallo. Wo haben Sie denn die ganze Zeit gesteckt? Ich hoffe, der Herr Produzent ist zufrieden. Ja, die Szene war sehr gut. Aber Was ist denn mit Walsh? Hallo, Walsh. Mit Walsh, wieso? Der markiert noch immer die Leiche. Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ja, wahrscheinlich hat er wieder getrunken. Dabei hat er mir fest versprochen. Hey, Walsh, du kannst wieder aufstehen. Die Szene ist im Kasten. Na nur, was hat er denn? Da, Blut. Er ist tot. Erschossen. Aber wer kann denn das? Das wird Scotland Yard feststellen. Ich hoffe, Sie haben hier alles unverändert gelassen, Mr. Summer. Aber natürlich. Meine Herren, darf ich Ihnen Inspektor Campbell und Sergeant Poole von Scotland Yard vorstellen? Hallo. Hallo. Mr. Hackett, freue mich sehr, Sie wiederzusehen, Sir. Ganz meinerseits, Inspektor. Sie kennen sich. Bitte Ruhe im Atelier. Mr. Summer, Sie scheinen die Memoiren von Mr. Hackett nicht gelesen zu haben. Ja, sonst wissen Sie, dass Inspektor Campbell in mehreren Prozessen von Mr. Hackett als Zeuge aufgetreten ist. Ja, ja, aber ist schon lange her, Mr. George. Mr. George. Inspektor, darf ich Ihnen Mr. Wilton vorstellen? Hallo. Er ist so etwas wie meine rechte Hand, so halb Sekretär, halb Kammerdiener. Hallo. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Merkwürdig. Sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Nein, da müssen Sie sich irren, Inspektor. Mr. Wilton ist erst seit einigen Monaten bei mir. So. Hören Sie, Mr. Summer, ich brauche eine Liste mit den Namen von allen, die heute hier im Atelier anwesend waren. Sie meinen, es war Mord? Irgendjemand hat die Platzpatrone mit einer scharfen Patrone vertauscht. Ja, aber warum denn? Diesen Brief hier habe ich in der Tasche des Ermordeten gefunden. Die Stunde der Abrechnung ist gekommen. Sie werden den morgigen Tag nicht mehr erleben. Scotland Yard, Sergeant Poole? Wie? Nein, der Inspektor ist noch nicht da. Was? Ja, die Adresse. Ja, ja, ich notiere. 1610er Paddington. Ja gut, ich werde sie ihm ausrichten. Morgen, Sergeant. Inspektor. Der Teufel soll die Presse holen. Diesmal werden wir es nicht leicht haben. Poole. Haben Sie recht, Sir. Wieso, ist was passiert? Ihre Ahnung, Sir. Ein zweiter Drohbrief? Ja, die Polizeistation in Northside rief eben an. Ein Mr. Bird wohnt auf Slepton Street 17, hat einen Brief geöffnet, der an seine Tochter gerichtet war. Der gleiche Text wie an Walsh. Er hat sofort die Polizei benachrichtigt. Und wer ist die Tochter? Miss Sheila Bird, Lehrerin in London. Sie weiß noch nicht, dass ihr Leben in Gefahr ist. Ein alter Schauspieler und eine Lehrerin möchte wissen, wie das zusammenpasst. Weiß man, wo diese Sheila Bird sich zurzeit aufhält? Sie nimmt immer den Nachmittagszug, 16.10 Uhr nach Paddington. 16.10 Uhr? Warum sagen Sie das nicht gleich? Dann ist der Zug doch schon unterwegs. Das nenne ich Glück. Ein ganzes Abteil für uns allein. Machen Sie sich doch bequem, Miss Burton. Sie fahren wohl oft in die Stadt, Mr. Wilton. Nur wenn ich etwas für Mr. Hackett zu erledigen habe. Ach, so ein berühmter Anwalt hat sich ja viel zu tun. Ich hätte mehr erwartet. Aber Mr. Hackett übt seine Praxis ja nicht mehr aus. Er wohnte bereits auf Wood Hall, als ich in seine Dienste trat. Kurz vorher waren seine Memoiren erschienen. Haben Sie sie gelesen? Nein, nein, noch nicht, aber Sie werden es mir vielleicht nicht glauben, aber ich habe Mr. Hackett einmal eine Zeit lang täglich gesehen. Na nun, wo haben Sie Mr. Hackett gesehen? Im Prozess gegen Bill Prescott. Ich war eine der Geschworenen. Gesucht wird Miss Sheila Bird. Vermutlich im Vorortzug nach Northolt ab Paddington 16.10 Uhr. Funkwagen in der Nähe der Stationen Latimer Road, White City und East Acton. Sofort den Zug kontrollieren und Miss Sheila Bird zur nächsten Polizeistation bringen. East Acton? Das ist ja ganz in unserer Nähe. Los, gib Gas. Zug fährt nach West Boisrecht über North Acton, Greenport, Northridge. Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Miss Sheila Bird wird gebeten, sich beim Stationsvorsteher zu melden. Miss Sheila Bird, bitte beim Stationsvorsteher melden. Miss Sheila Bird, sofort beim Stationsvorsteher melden. Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Lehrerin im Vorortzug erschossen. Neuer Mord des Drohbriefmörders. Lehrerin im Vorortzug erschossen. Scotland Yard steht vor einem Rätsel. Ja, nur mal langsam, langsam, Sergeant. Warum sind Sie denn so aufgeregt? Ich habe mit dem Bahnhofsvorsteher von Northolt gesprochen, Sir. Ja, und? Gestern hat nur ein Reisender den Nachmittagszug verlassen. Weiter? Ein Mann in einem hellen Trenchcoat, der sich erkundigt hat, wie er nach Clarence Castle kommt. Clarence Castle? Moment mal, das ist doch der Wohnsitz von Sir Brian Clarence. Ja, dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Atlantic Bank, Sir. Aha. Haben Sie sich über den Mann in Clarence Castle erkundigt? Natürlich, Sir. Und, was hat er dort gewollt? War ein Journalist, Sir, der einen Artikel über Sir Brian schreiben wollte. Der Butler sagt, sein Name wäre Green. Henry Green. Henry Green? Ja, er steht auf der Liste aus dem Filmstudio. Henry Green hieß der Journalist, der am Mordtag die Atelierreportage gemacht hat. Ach so. Ich habe von ihm bisher in keiner Zeitung was darüber gelesen. Sie werden auch nichts darüber lesen, Sir. Wieso? Woher wollen Sie das wissen? Weil ich mich erkundigt habe. Es gibt in ganz London keinen Journalisten, der Henry Green heißt. Ach, und da meinen Sie nun, Green wäre unser Mörder? Sieht ganz so aus. Natürlich ist Green nicht sein richtiger Name. Hallo? Bitte, Inspektor Campbell. Moment bitte, für Sie, Sir. Danke. Hallo? Inspektor Campbell? Ja, am Apparat. Man hat mir gesagt, Sie bearbeiten die Sache mit den Drohbriefen. Mhm, stimmt. Hören Sie, Inspektor, ich habe ebenfalls einen Drohbrief erhalten. Was? Wann? Jetzt eben mit der Mittagspost. Ist der gleiche Text wie bei den anderen Drohbriefen. Stimmt genau mit dem Text überein, den die Zeitungen abgedruckt haben. Ihr Name? Howard. Harry Howard. Adresse? Curzon Street 3. Hören Sie zu, wir sind in 10 Minuten bei Ihnen, Mr. Ja. Howard. Und wenn ich Ihnen einen guten Rat geben darf, lassen Sie niemanden ins Haus. Nein. Auch Ihren besten Freund nicht. Schneller, Sergeant. Diesmal müssen wir dem Mörder zuvorkommen. Sie kennen also diesen Howard? Ja, Sir. Sein Ruf ist einwandfrei. Er besitzt in Regent Street einen Nachtclub. Biegen Sie hier in den Queen's Walk ein, das ist näher. Haben Sie eigentlich schon jemanden in Verdacht, Sir? Ich tappe noch völlig im Dunkeln. So, hier ist am Piccadilly entlang. Und dann erste Straße rechts. Jawohl, Sir. Street 3, ja. Das hier ist er. Knapp 12 Minuten haben wir gebraucht. Tja, also, dann los, Sergeant. Kommt jemand aus dem Vorgarten, Sir? Na nun, das ist doch Mr. Summer, der Filmproduzent. Hallo, Mr. Summer. Hallo, Inspektor. Falls Sie zu Mr. Howard wollen, so haben Sie sich vergeblich bemüht. Keiner da. Sind Sie ganz sicher? Ich habe fast die Tür eingeschlagen. Sind Sie mit Mr. Howard befreundet? Sie würden lachen, Inspektor. Ich kenne ihn gar nicht. Wie? Trotzdem wollten Sie ihn besuchen? Ich war mit ihm verabredet. Rein geschäftlich. Wir hatten die Absicht, ein paar Filmaufnahmen in seinem Nachtclub zu drehen. So, wann waren Sie verabredet? Ich sollte um 16 Uhr bei ihm sein. 16 Uhr? Jetzt ist es 20 nach. So merkwürdig. Ich habe noch kurz nach 4 mit Howard telefoniert. Verstehe ich nicht. Ausgeschlossen, Inspektor. Sieht so aus, als wären wir wieder zu spät gekommen, Sir. Los, wir müssen ins Hauspool. Am besten durchs Fenster, Sir. Ich rufe Sie später an, Inspektor. Sie brauchen mich. Wenn wir Sie brauchen, dann werden wir Sie schon finden. Los, Sergeant. Schlagen Sie das Fenster ein. Schieben Sie den Riegel auf, Sergeant. Ist jemand hier? Hallo? Mr. Howard? Hallo? Hallo! Scheint niemand hier zu sein. Inspektor! Kommt nicht schnell! Zu spät. Herr Sarat. Erschossen. Fällt Ihnen nichts auf, Sergeant? Dieser Mann hier ist schon über 2 Stunden tot. Die Leichenstarre hat bereits eingesetzt. Ja, aber Sie haben dann auch vor 20 Minuten mit ihm telefoniert. Merken Sie immer noch nichts, Poole? Es war der Mörder, mit dem ich telefoniert habe. Dann kann es nur Mr. Summer gewesen sein. Das ist durchaus möglich, aber es gibt noch eine andere Lösung. Sie vergessen, Sir, dass Mr. Summer seit 16 Uhr vor der Haustür gestanden hat, falls er die Wahrheit sagt. Er hätte also den Mörder sehen müssen, als dieser das Haus verließ. Sie machen einen kleinen Denkfehler, Sergeant. Der Anruf des Mörders kam natürlich gar nicht aus der Curzon Street. Hallo, Inspektor Campbell. Das nenne ich aber eine Überraschung. Tja, entschuldigen Sie, Mr. Hackett, dass ich Sie einfach so überfalle, aber ich muss dringend mit Mr. Wilton sprechen. Ja, weil ist irgendwas passiert? Nein, aber sehen Sie sich mal dieses Foto hier an. Nanu, das ist ja Wilton. In Cowboy-Uniform. Können Sie ihn genau erkennen? Natürlich. Ja? Ich dachte immer, Sie wären kurzsichtig. Ach so. Ah ja, na, also um ehrlich zu sein, Inspektor, die Hornbrille war nichts anderes als ein Requisit des Strafverteidigers. Ah. Zugeständnis an die eigene Eitelkeit. Kleine menschliche Schwäche. Sprechen wir nicht mehr drüber. Ja, selbstverständlich nicht. Wo haben Sie denn das Foto her, Inspektor? Von einem Theateragenten. Wilton ist früher mal in einer Cowboy-Nummer im Varieté aufgetreten und eines Tages verletzte er seine Partnerin mit dem Wurfmesser. Seitdem hat er nicht mehr auf der Bühne gestanden. Also nichts Kriminelles? Nein, es war ein Unglücksfall. Mhm. Sie haben ein tolles Gedächtnis, Inspektor. Ja, könnte ich jetzt mit Mr. Wilton sprechen? Aber natürlich. Einen Moment. Danke. Wilton? Inspektor Campbell hätte Sie gern gesprochen. Wir sehen uns ja später noch, Inspektor. In Ordnung. Inspektor? Sagen Sie, Mr. Wilton, warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie vorgestern Nachmittag mit Miss Sheila Bird im gleichen Abteil gefahren sind? Wer hat Ihnen das gesagt? Eine Schülerin von Miss Bird hat Sie zusammen den Zug besteigen sehen. Sie hat Sie anhand eines Fotos wiedererkannt. Das stimmt. Ich bin zusammen mit Miss Bird gefahren. Aber sie lebte noch, als ich ausstieg. So, wo sind Sie denn ausgestiegen, Mr. Wilton? In Hanger Lane, Sir. Warum schon in Hanger Lane? Mr. Hackett hatte mir für den Abend freigegeben. Ich hatte mich mit einem Freund verabredet. Mhm. Er heißt Johnny Clark und ist Verkäufer bei Fortnum & Mason. 181 Piccadilly. Na schön, wir werden das nachprüfen, Mr. Wilton. Mein Freund wird alles bestätigen, Inspektor. Mhm. Worüber haben Sie denn während der Fahrt mit Miss Bird gesprochen? Sie hat mir zum Beispiel gesagt, dass sie eine Zeit lang jeden Tag mit Mr. Hackett zusammen war. Mit Mr. Hackett? Sie sagte, sie sei eine der Geschworenen gewesen. Im Prozess gegen Bill Prescott. Gegen Bill Prescott? Sind Sie sicher, dass es der Prozess gegen Bill Prescott war? Ganz sicher. Wieso? Was ist daran Besonderes, Inspektor? Nur das eine. Bill Prescott ist vor etwa einem Jahr aus dem Zuchthaus ausgebrochen. Es stimmt, Inspektor. Der Schauspieler Bernard Walsh und Harry Howard, dieser Nachtclubbesitzer, sind ebenfalls geschworen im Prozess gegen Bill Prescott gewesen. Na also, da hätten wir endlich ein Mordmotiv. Ein entflohener Zuchthäusler als Mörder. Sowas steht in schlechten Romanen, Inspektor. Ich glaube, Sie sind auf dem Holzweg. Ich habe mir heute Nacht die Akten angesehen. Einmal hätten Sie Prescott beinahe erwischt. Das war gleich nach seiner Flucht. Damals hielt er sich in einer alten Wohnlaube versteckt. Unter den Sachen, die er zurückließ, befand sich ein Zettel. Ein Zettel? Ja. Mit einer Telefonnummer. Und wie sich später herausstellte, gehörte diese Telefonnummer einem Arzt in Harley Street, einem Dr. Kyle. Vielleicht hatte er sich bei der Flucht verletzt? Vielleicht, ja. Aber er hat sich nie bei Dr. Kyle gemeldet. Wer wissen Sie das, Inspektor? Dr. Kyle hatte damals versprochen, uns sofort zu benachrichtigen, falls Prescott bei ihm auftauchen sollte. Ich bin heute noch mal in der Harley Street gewesen. Dr. Kyle wohnt nicht mehr dort. Aber ich erfuhr, dass er vor einem halben Jahr die West End Klinik käuflich erworben hat. Und das kommt Ihnen verdächtig vor? Möglich, dass das Geld Ich meine, dass er so viel Geld in der Lotterie gewonnen hat. Möglich. Auf jeden Fall wird er uns eine befriedigende Auskunft geben müssen. Ja, hallo, Herr Campbell. Ja, was ist mit ihm? Danke. Na also, man meldet mir eben, Dr. Robert Keil ist Spezialist für kosmetische Operationen. Das ist doch was für alte Damen, Sir. Und für Mörder, die ein neues Gesicht brauchen. Was kann ich für Sie tun, Inspektor? Bitte fassen Sie sich kurz. Ich habe heute Nachmittag noch eine Operation. Sagen Sie, Dr. Keil, erinnern Sie sich noch an Bill Prescott? Tut mir leid. Keine Ahnung. Wenn es sich um einen Patienten handelt, fragen Sie am besten Schwester Helm. Tja, ich weiß nicht, ob Bill Prescott Ihr Patient gewesen ist, Doktor. Auf jeden Fall ist er ein entflohener Sträfling. Ah ja. Ja, jetzt erinnere ich mich. War deswegen nicht einmal ein Inspektor bei mir? Richtig, Sie praktizierten damals noch in Harley Street. Das ist möglich. An das genaue Datum kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Wirklich nicht? Vielleicht wollen Sie sich nicht mehr erinnern? Wie soll ich das verstehen? Da Sie sich an nichts mehr erinnern, will ich Ihr Gedächtnis etwas auffrischen. Ich habe höchstens noch 5 Minuten für Sie Zeit, Inspektor. Denken Sie an meine Patienten. Oh, die Geschichte ist ganz kurz, aber halten Sie sie bitte nicht für ein Märchen, auch wenn sie so anfängt. Kommen Sie zur Sache. Also, es war einmal ein Verbrecher, der raubte die Atlantic Bank aus. Seine Beute betrug fast 100.000 Pfund. Eine Woche später wurde er verhaftet, aber das Geld blieb verschwunden. Man verurteilte ihn zu 20 Jahren Zuchthaus. 2 Jahre später, am 16. Juli, gelang ihm die Flucht. Und ein halbes Jahr danach erwarben Sie die West End Klinik, Dr. Keil. Ehrlich gesagt, ich sehe da keinen Zusammenhang. Nein? Der Mann, von dem ich eben gesprochen habe, ist Bill Prescott. Kam er nicht vielleicht mit seinen 100.000 Pfund zu Ihnen, Doktor? Ich weiß nicht, wie viel er Ihnen gegeben hat, damit Sie ihm ein neues Gesicht machen? Das glauben Sie doch nicht im Ernst. Sie wissen, dass es die Wahrheit ist. Das müssen Sie mir erst mal beweisen. Das werde ich. Verlassen Sie sich darauf. Kann Sie nicht daran hindern, Inspektor. Aber jetzt entschuldigen Sie mich wohl. Vielen Dank für die freundliche Auskunft. Aber ich fürchte, dass wir uns heute nicht das letzte Mal gesehen haben. Und noch eins, Doktor. Ich möchte Sie warnen. Mit einem Mörder ist nicht zu spaßen. Na, Sergeant, was halten Sie von Dr. Keil? Sieht so aus, als würde sich der Doktor nicht mehr lange seiner Freiheit erfreuen. Meinen Sie das? Wenn ihm nichts Schlimmeres passiert. Ein neuer Mord? Ich habe das Gefühl, dass uns der Mörder nicht lange die Antwort schuldig bleiben wird. Er wird kaum ein Risiko eingehen. Dann möchte ich jetzt nicht in der Haut von Dr. Keil stecken. Hier spricht Dr. Keil. Was wollen Sie? Ich denke, es wird Sie interessieren. Ich hatte gerade Besuch. Polizei. Haben Sie mich nur deshalb angerufen? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Sie ganz beruhigt sein können. Vorausgesetzt, dass Sie mir noch einmal 10.000 Pfund zahlen. Sie haben bereits alles Geld bekommen. Alles? Lumpige 50.000. Die Hälfte, wie ausgemacht. Aber jetzt haben sich die Voraussetzungen geändert. Mein Risiko ist größer geworden. Interessiert mich nicht. Auch dann nicht, wenn ich Ihnen sage, dass ich damals 2 Aufnahmen von Ihnen gemacht habe. Eine Vor- und eine Nachtoperation. Das hätten Sie nicht tun sollen, Dr. Keil. Ich gebe Ihnen eine letzte Chance. Zahlen Sie mir 10.000 Pfund oder ich übergebe die Fotos der Polizei. Also gut. Sie sollen das Geld haben. Wann? Heute Abend, 21 Uhr. Auf der Straße A332 bei Garrett's Cross. So. Fertig. Ah, ja. 11 Uhr, höchste Zeit, dass wir ins Bett kommen, Sergeant. Wollen Sie noch eine Tasse Tee, Inspektor? Nein, nein, danke. Ich schlafe auch ohne Tee schlecht genug. Na, wie weit sind Sie mit Ihrer Liste? Aber sämtliche Namen aus dem Filmstudio durch, bis auf Henry Green. Und, was hat die Überprüfung der Meldekarte ergeben? Fehlanzeige, Sir. Wohnen alle schon länger in London. Bis auf Mr. Hackett. Hackett, wieso? Was ist mit ihm? Er ist von Lincoln's Inn nach Woodhall übergesiedelt. Aber das war bereits vor dem 16. Juli, also auch vor Prescott's Flucht. Tja, bleibt tatsächlich nur noch Ihr Henry Green. Hallo, ja. Ja, am Apparat. Wirklich? Gut, wir kommen sofort. Lassen Sie alles unberührt. So was? Hab ich beinahe erwartet. Was passiert, Inspektor? Man hat in die Western-Klinik eingebrochen. Wie weit ist es noch bis zur Klinik? Schätze noch eine Meile, Sir. Hm. Ziemlich einsame Gegend hier. Vor allem nachts. Ja, also wenn ich ehrlich sein soll, hätte auch lieber in meinem Bett gelegen. Hängt der Einbruch mit unserem Fall zusammen? Schwer zu sagen, aber ich habe wirklich was Ähnliches erwartet. Ja? So langsam geht mir ein Licht auf. Dann tippen Sie also auch auf Green. Auf Green? Wieso? Alle anderen kommen doch als Täter nicht in Frage, haben wir doch gerade festgestellt. Stopp! Vorsicht, Sergeant! Was ist denn los? Na, da vor uns, sehen Sie da nichts? Da liegt was auf der Straße. Wenn das bloß keine Falle ist. Machen Sie das Licht aus! Bleiben Sie im Wagen, Sergeant. Schätze, da müssen wir beide anfassen. Also gut, kommen Sie mit. Zurück in den Straßengraben. Aber bleiben Sie in Deckung. Der Kerl muss da in den Büschen stehen. Wir müssen versuchen, auf die andere Straßenseite zu kommen. Wenn wir Glück haben, erwischen wir ihn. Nehmen Sie das Auto als Deckung, Sergeant. Zu spät. Verdammt nochmal. Der Kerl, der scheint immer genau zu wissen, was wir vorhaben. Wir können trotzdem zufrieden sein, Sir. Hätte nicht viel gefehlt und wir wären jetzt genauso still wie der Mann da vor unserem Auto. Was ist mit ihm? Tot. Erschossen. Erkennen Sie ihn? Ja. Es ist Dr. Kyle. Tja, Schwester. Tja. Ich weiß, das ist eine schlimme Nachricht für Sie. Beruhigen Sie sich erstmal. Wann haben Sie den Einbruch entdeckt, Schwester? Um 23 Uhr, bei meinem letzten Rundgang. Das heißt, zunächst war ich nur erstaunt über das Durcheinander, das hier herrscht. Und dann sah ich erst die eingeschlagene Fensterscheibe. Der Mann muss was gesucht haben. Er ist durchs Fenster eingestiegen. Nein, Sergeant. Der Mann besaß Schlüssel. Das Fenster schlug er erst später ein, und zwar von innen. Hier, sehen Sie sich mal an, wo die Glasscherben liegen. Tatsächlich. Ja, warum hat er das getan? Warum? Um uns irre zu führen. Wir sollten nicht wissen, dass er Schlüssel besitzt. Sie meinen, es sollte wie ein Einbruch aussehen? Ja, genau, das meine ich. Ja, war es denn keiner? Sagen Sie, Schwester, was bedeuten die Fotografien hier? Dr. Kyle pflegte seine Patienten vor und nach der Operation zu fotografieren. Ach so. Um seine Kunst als Schönheitschirurg zu demonstrieren. Tja, das war wohl der Grund. Na, was sagen Sie dazu, Sergeant? Sie meinen, Dr. Kyle hätte solche Fotos auch von Bill Prescott gemacht? Wenn meine Annahme stimmt, dann... Schwester, wissen Sie zufällig, wer bei Dr. Kyle als Sprechstundenhilfe tätig war, bevor er die Klinik hier übernahm? Helen Simpson, Sir. Sie arbeitete auch hier in der West End Klinik mit ihm zusammen. Kannten die beiden sich näher? Darüber möchte ich nichts sagen. Oh, danke. Können Sie mir Miss Simpsons Adresse geben? Ja, einen Augenblick. Ich suche sie Ihnen heraus. Hören Sie, Sergeant. Ich glaube nicht, dass der Einbrecher gefunden hat, was er suchte. Oder halten Sie Dr. Keil für so dumm, dass er die Fotos, die er von Prescott gemacht hat, hier offen herumliegen lässt? Nehmen wir einmal an, Sie wollten jemanden erpressen. Was würden Sie mit dem belastenden Material machen? Verstecken. Aha. Oder jemanden zum Aufbewahren übergeben. Dasselbe wird Dr. Keil getan haben. Sie meinen, er hätte die Fotos Helen Simpson anvertraut? Warum nicht? Als seine frühere Sprechstundenhilfe war sie sowieso in die Geschichte eingeweiht. Ja, aber dann wäre Helen Simpson doch jetzt in Gefahr. Genau das befürchte ich. Vorausgesetzt, dass unser Freund die gleichen Überlegungen angestellt hat wie wir. Na, Schwester? Hier ist die Adresse. Helen Simpson wohnt Chelsea, Oakley Street Nummer 8. Das ist doch eine ganz einsame Villengegend. Danke, Schwester. Fahren wir los, Sergeant. Hoffentlich kommen wir diesmal nicht zu spät. Zahlt. Warum machst du denn kein Licht? Prescott? Ich weiß, was Sie suchen, aber ich habe die Fotos nicht. Nein. Nein! Nein! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Hilfe! Wieder zu spät. Ist sie tot? Nein, aber schwer verletzt und bewusstlos. Rufen Sie einen Krankenwagen, schnell. Diesmal waren wir ihm hart auf den Fersen. Wo ist er überhaupt raus? Sicher aus dem Fenster und dann durch den Garten. Diesmal hat der Mörder wahrscheinlich gefunden, was er suchte. Morgen, Inspektor. Morgen. Gibt's was Neues? Miss Simpson ist noch nicht vernehmungsfähig. Ah, aber ich weiß was Neues. Ich weiß jetzt, wer der Mann ist, der sich am Tag, als Miss Bird ermordet wurde, nach Clarence Castle erkundigt hat. Henry Green. Ja, sein richtiger Name ist Henry Greenforth. Er ist Privatdetektiv. Die Direktion der Atlantic Bank hatte ihn beauftragt, das von Prescott gestohlene Geld wieder herbeizuschaffen. Und? Hat er was herausgefunden? Noch nicht, aber er hat mir einen sehr interessanten Hinweis gegeben. Und zwar... Ja? Hoffentlich störe ich Sie nicht, Inspektor. Oh, hallo, im Gegenteil. Ich freue mich, Sie zu sehen, Mr. Hackett. Ach, Poole, rufen Sie doch Greenforth mal an, ja? Lassen Sie sich die Geschichte von ihm erzählen. Ist gut, Inspektor. Bitte, kommen Sie. Mein Gott, ist das lange her, seit ich das letzte Mal in Scotland Yard war. Aber ich wollte Sie aus altem Berufsinteresse etwas fragen, Inspektor. Sagen Sie... Ich höre, Sie halten Bill Prescott für den Urheber all dieser Verbrechen? Tja, das lässt sich mit Bestimmtheit erst sagen, wenn der Fall abgeschlossen ist. Immerhin deutet sehr vieles darauf hin. Zugegeben, Prescott ist ein Verbrecher. Aber als ich ihn verteidigte, hatte er noch keinen Mord auf dem Gewissen. Ja, richtig, Sie haben ihn ja verteidigt, Hackett. Sagen Sie mal, was war er eigentlich für ein Mensch? Oh, ich kann mich noch gut an ihn erinnern. Es war fast nichts aus ihm herauszubekommen. Auch während der Verhandlung hat er kaum ein Wort gesprochen. Dazu kam eben noch strafverschärfend, dass er nicht verriet, wo er seine Beute versteckt hatte. Ja, Sie haben das alles sehr anschaulich in Ihren Memoiren erzählt. Aber übrigens, ja, was ich Sie schon immer mal fragen wollte, Warum haben Sie eigentlich nichts über den Fall Tony Winter geschrieben? Der Prozess, der hat doch damals sehr viel Aufsehen erregt. Wenn Sie meine Memoiren genau gelesen hätten, Inspektor, dann wüssten Sie, dass ich nur einen Teil meiner Prozesse beschrieben habe. Dabei war für mich ausschlaggebend, wie weit Sie auch vom juristischen Standpunkt aus von Interesse waren. Ach so, verstehe. Natürlich. Entschuldigen Sie. Oh, Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, Inspektor. Ich freue mich, dass meine Memoiren auch bei den Fachleuten so gute Aufnahme gefunden haben. Ich höre übrigens, Sie haben die Honorare aus den Fernsehsendungen dem Unterstützungsfonds von Scotland Yard zur Verfügung gestellt. Und bitte sprechen Sie nicht darüber. Ich möchte nicht, dass das bekannt wird. Sehr lobenswert, Sir. Übrigens, wahrscheinlich werde ich in den nächsten Tagen noch mal nach Woodhall kommen. Oh, Sie haben also Wilton noch immer im Verdacht? Ich will mich da nicht einmischen, Inspektor, aber ich bin sicher, dass er völlig unschuldig ist. Also ich verspreche Ihnen, dass ich alle Indizien noch mal eingehend prüfen werde. Sehr schön. Also dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Und viel Erfolg, Herr Inspektor. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Mr. Hackett. West End Clinic. Hallo, Schwester, hier spricht Inspektor Campbell. Tut mir leid, Inspektor, aber Helen Simpson ist noch immer ohne Bewusstsein. Oh, Sie können mir auch nicht sagen, wann eine Besserung eintritt. Das kann niemand sagen. Der Blutverlust war ziemlich stark. Dazu kommt der Schock. Hören Sie, Schwester, Miss Simpson darf keinen Besuch empfangen. Es bleibt dabei. Sie können sich auf mich verlassen, Inspektor. Gut, Schwester, ich rufe Sie später wieder an. Das heißt, Augenblick, Sergeant. Sie benachrichtigen mich natürlich, sobald Helen Simpson wieder zu Bewusstsein kommt. Selbstverständlich, Inspektor. Ich danke Ihnen, Schwester. Na, Sergeant, hat Greenforth Ihnen die Geschichte erzählt? Ja, Sir. Die Flusspolizei hat vor einem halben Jahr, am 5. Februar, eine unbekannte männliche Leiche aus der Themse geborgen. Meinen Sie das? Ja. Der Tote trug keinerlei Kleidungsstücke. Sein Gesicht war eine unkenntliche Masse, sodass eine Identifizierung nicht möglich war. Ja, oder wissen Sie, wer der Unbekannte war? Noch nicht, aber ich bin in der Zwischenzeit nicht untätig gewesen. Ich habe einen Besuch bei Professor Tottenham gemacht. Ah, dem Ordinarius für Gerichtsmedizin? Ja, er hat mir bestätigt, dass es heute durchaus möglich ist, durch eine Gesichtsoperation zwei Menschen einander völlig ähnlich zu machen. Der Chirurg braucht dazu nur ein paar gute Fotografien des Modells. Einzige Voraussetzung, die gleiche Körpergröße und eine ähnliche Figur. Ja, das stimmt. Unser größter Fehler war, dass wir annahmen, der Mann, den wir suchen, müsste nach Prescotts Ausbruch aus dem Zuchthaus, also nach dem 16. Juli, hier aufgetaucht sein. In Wahrheit hat dieser Mann schon vorher hier gelebt. Klingt das nicht reichlich fantastisch, Inspektor? Das ist alles viel einfacher, als es sich anhört. Nachdem Dr. Kyle Prescott ein neues Gesicht gemacht hatte, brauchte dieser nur noch sein Opfer zu töten und zu beseitigen, um dann dessen Rolle weiterzuspielen. Wenn das stimmt, Sir, müssen wir mit unseren Untersuchungen ganz von vorne anfangen. Wir haben einen guten Anhaltspunkt, Sergeant. Der Name des Mörders steht auf der Liste des Filmstudios. Hallo, Mr. Summer. Hallo, Inspektor. Was verschafft mir die Ehre? Oh, ich wollte eigentlich zu Mr. George. Es tut mir leid, unser Regisseur ist heute nicht im Atelier. Wie Sie sehen, werden gerade die neuen Dekorationen aufgestellt. Ach, können Sie mir seine Adresse geben? Oh, natürlich, Inspektor. Moment, ich schreibe sie Ihnen auf. Danke, das ist nett von Ihnen. Belgrave Square. Donnerwetter, ziemlich vornehme Gegend. Unter uns gesagt, Inspektor Leslie Josh kann sich das leisten. Ich höre, Sie haben sich auch erst kürzlich ein neues Haus gekauft. Wissen Sie, Inspektor, man muss zwar raus aus der Stadt. Offen gestanden, das gefiel mir nicht mehr in meiner Gegend. Deshalb habe ich ein Grundstück in der Nähe von Nassau erworben. Nur ein kleines Haus, kein Vergleich zu dem von Leslie Church. Ja, Sie haben mich neugierig gemacht, Mr. Summer. Vielleicht besuche ich Sie mal, ja? Aber jetzt muss ich mich verabschieden. Ach, wie steht es eigentlich mit dem Mörder von Walsh? Noch immer keine Spur? Spuren gibt es mehr als genug, aber wer sagt uns, dass es die richtigen sind? Wiedersehen, Inspektor. Wiedersehen, Mr. Summer. Hier, nehmen Sie den Zettel mit der Adresse, Sergeant, aber vorsichtig. Ja, Sie meinen wegen der Fingerabdrücke? Man muss alles versuchen. Demnach halten Sie nicht viel davon. Es wäre möglich, dass Dr. Kyle Prescott auch mit neuen Fingerkuppen versehen hat. Allerdings sollen die alten Papillaren später wieder zum Vorschein kommen. Aber nach welcher Zeit, das konnte mir auch Professor Tottenham nicht sagen. Und wohin geht's jetzt? Jetzt fahren wir nach Woodhall. Nun, Inspektor, haben Sie mit Wilton gesprochen? Ja, aber ehrlich gesagt, Mr. Hackett, ich hätte mir den Besuch ersparen können. Oh, tut mir leid für Sie. Sagen Sie, kennen Sie Ihren Nachbarn hier näher? Sir Brian Clarence? Hm? Nein. Gott, Sie wissen ja, ich lebe hier ganz zurückgezogen. Ja, um nochmal auf Wilton zurückzukommen, Sie erinnern sich an Daisy Collin? Daisy Collin? Ach, Sie meinen die Schauspielerin? Ja, die in Ihrer Fernsehsendung mitwirkte. Ja, natürlich. Haben Sie die etwa auch noch im Verdacht? Sie soll früher die Partnerin von Wilton gewesen sein. Ach, merkwürdig. Ich hatte keine Ahnung, dass er sie von früher kennt. Es ist möglich, dass es gar nicht stimmt, aber Sie wissen ja, was hinter den Kulissen so alles erzählt wird. Hm. Leslie George zum Beispiel, der Regisseur, soll ein Verhältnis mit einer Krankenschwester oder Assistentin haben. Sie heißt Helen Simpson und arbeitet in der Western Klinik. Mhm. Ich habe sie mal gesehen. Schade, sie war ein hübsches Mädchen. Wieso war? Ist sie tot? Nein, aber sie liegt jetzt im Krankenhaus. Na, Sergeant, wie weit sind Sie? Fertig. Und, was haben Sie festgestellt? Von den Fingerabdrücken gehört keiner Bill Prescott. Habe ich mir gedacht. Dafür habe ich was anderes entdeckt. Was Wichtiges, Sir? Haben Sie nie darüber nachgedacht, dass es von den Fotos auch Negative geben muss? Natürlich, ja, da haben Sie recht, Sir. Vorausgesetzt, Dr. Kyle hat sie aufbewahrt. Das hat er. Ja, woher wollen Sie das wissen? Weil ich sie gefunden habe. Ja, wo denn? In der Röntgenabteilung der West End Klinik. Dann wissen Sie also... Ja, ich weiß jetzt, hinter welcher Maske sich Bill Prescott verbirgt. Ja, und wer ist es? Warum haben Sie ihn noch nicht verhaftet? Ich habe ihm eine Falle gestellt. Heute Abend, Punkt 22 Uhr, lasse ich Sie zuschnappen. Genau 21.55 Uhr. Wir sind höchstens noch 100 Meter von der Lichtung entfernt. Halten Sie an, Sergeant. Achtung, Achtung, hier spricht Inspektor Campbell. Ich habe bitte Meldung, ob die befohlenen Positionen erreicht sind. Hier Anton 4. Befinden uns zwischen Bahnlinie London Oxford und Basel, südlich von Slough an der Einfahrt zur Straße A332. Danke. Hier Bertha 2. Unser Standort ist südlich der Bahnlinie London Birmingham und der Western Avenue an der Ausfahrt der Straße A332 bei Gerrards Cross. Verstanden. Hier Cäsar 7. Fahren parallel zur Straße A332 in Richtung Stagecoaches. Verstanden. Hier Dora 1. Fahren in südlicher Richtung über die Uferstraße des Cowan River. Verstanden, danke. Na, Sergeant, was sagen Sie jetzt? Das ganze Gebiet ist umstellt. Die Streifenwagen lassen jeden herein, aber keinen hinaus. Unser Mörder sitzt in der Falle. Vorausgesetzt, dass er kommt. Achtung, Achtung. Hier Anton 4. Schwarzer Ford aus Richtung London, soeben in die Straße A332 eingebogen. Verstanden. Hier Cäsar 7. Schwarzer Ford hat die Straße A332 verlassen. Er nähert sich langsam der Lichtung. Hier Posten 1. Schwarzer Ford mit Leslie George am Steuer hält auf der Lichtung. Aktion läuft planmäßig ab. Leslie George? Haben Sie das erwartet, Sir? Ich habe es gewusst. Achtung, Achtung, hier Bertha 2, roter Jaguar, soeben von der Western Avenue in die Straße A332 eingebogen. Hier Cäsar 7, roter Jaguar biegt in den Waldweg ein. Noch ein Auto? Na, was haben Sie denn gedacht? Hier Sergeant Baker, roter Jaguar, nähert sich in rasender Fahrt der Lichtung. Die Scheinwerfer sind voll aufgeblendet, jetzt erfassen Sie bereits den parkenden Ford. Noch 50 Meter bis zur Lichtung, noch 30, noch 20... Der Mann am Steuer des roten Jaguar hat geschossen. Leslie George ist am Steuer seines Wagens zusammengesunken aus dem Ford. Schlagen Flammen. Vorwärts, Sergeant. Fahren Sie zur Lichtung. Achtung, Achtung. Hier spricht Inspektor Campbell. Verfolgung des roten Jaguar aufnehmen. Seine Kennzeichen sind 167 AXM. Den Wagen kenne ich, Sir. Damit hat uns Wilton gestern zur Bahn gefahren. Dann sind Sie von Ihrem Verdacht auf David Summer also geeilt, Sergeant. Inspektor, ist das nicht Leslie George? Na, zufrieden, Inspektor? Sie waren großartig, Mr. George. Ja, dank Ihrer Regie. Los, steigen Sie ein. Hier Cäsar 7. Der Jaguar versucht in Richtung Axbridge zu entkommen. Verstanden, Dora 1, bitte melden. Hier, Dora 1. Versuchen Sie noch vor dem roten Jaguar an der Weggabelung hinter Steak Poaches zu sein. Sperren Sie die Straße nach Axbridge und die Einfahrt in die Western Avenue. Verstanden. Ende. Los, Sergeant, geben Sie Gas. Wir fahren in Richtung Axbridge. Also, wenn ich ehrlich sein soll, Inspektor, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wie kommt es, dass Mr. George nicht tot ist? Sehr einfach, weil wir ihn im entscheidenden Augenblick durch eine Puppe ersetzt haben. Sagen Sie, Inspektor, woher hatten Sie eigentlich diesen klapprigen Ford? Die Fahrt hierher war ja geradezu lebensgefährlich. Den Ford habe ich mir von einem Autofriedhof ausgeliehen. Oder glauben Sie im Ernst, Scotland Yard hätte so viel Geld, dass wir einen fabrikneuen Wagen in Flammen aufgehen lassen können? Und dann wussten Sie also, dass man auf Mr. George schießen würde? Ja, ich hatte dem Mörder einen Brief geschrieben. Ich hatte ihn aufgefordert, heute um 22 Uhr hierher zu kommen. Ich hatte versprochen, ihm gegen den Betrag von 10.000 Pfund das Negativ zu übergeben. Diesen Brief hatte Leslie George unterschrieben, nachdem er mir seine Unterstützung zugesagt hat. Der Mörder kam. Achtung, Achtung! Hier Dora 1, haben Jaguar Weg nach Axbridge und Western Avenue versperrt. Jaguar dreht um. Hier Cäsar 7. Hier Cäsar 7. Im Jaguar Weg zur Bathroom abgeschnitten. Wir haben ihn, Sir. Sehen Sie dort vor uns. Achtung, er will bei uns durchbrechen. Er muss verrückt sein. Aufpassen, Pool! Gas gegen den Baum! Stopp, halten Sie an! Los, kommen Sie! Er ist tot. Na, Sergeant? Erkennen Sie ihn? Mr. Hackett. Sagen Sie, Inspektor, seit wann ahnten Sie eigentlich, dass sich hinter Mr. Hackett Bill Prescott verbarg? Tja, eigentlich hätten wir viel früher drauf kommen müssen. Mr. Hackett hatte keine Verwandten, er lebte zurückgezogen auf dem Lande, hatte erst kürzlich einen Autounfall gehabt und hatte seine Memoiren geschrieben. Es waren alles Dinge, die dem Plan des Mörders sehr entgegenkamen. Alles schön und gut, Inspektor. Aber warum ließ Prescott es damit nicht genug sein? Ich meine, er lebte doch unerkannt ein sorgenfreies und angenehmes Leben. Warum musste er auch noch die anderen Morde begehen? Ich nehme an, dass Prescott bei der Durchsicht der Akten auf die Namen der Geschworenen stieß, die ihn damals verurteilt hatten. Der beschloss, sich an ihnen zu rächen und sie ebenfalls zu töten. Und mit diesen Morden riskierte er doch entdeckt zu werden. Wahrscheinlich hielt er seine Maske für zu gut. Er hatte sich wohl auch genügend Zeit genommen, sein Opfer bis ins Kleinste genau zu studieren. Er war fest davon überzeugt, dass ihn niemand entlarven könnte. Und gerade diese Sicherheit ist ihm dann zum Verhängnis geworden. Aha. Tja, und wann schöpften Sie zum ersten Mal Verdacht? Zum ersten Mal, das war, als ich feststellte, dass Prescott, alias Hackett, auch ohne Brille gut sehen konnte. Obgleich ich den Strafverteidiger Hackett nie ohne schwarz gerandete Hornbrille gesehen hatte. Ein Widerspruch, der sich heute leicht erklären lässt. Ja, nachträglich ist man ja immer klüger, Inspektor. Also, Dr. Kyle konnte ihm zwar das Gesicht von Hackett geben, aber nicht seine kurzsichtigen Augen. Richtig. Damals fand Prescott eine sehr plausible Erklärung. Erst später, als mir erneut Zweifel kamen, erinnerte ich mich wieder an meine Beobachtung und das ermutigte mich zu einem neuen Vorstoß. Ich fragte ihn, warum er in seinen Memoiren nichts über den Prozess gegen Tony Winter berichtet hätte. Aha, und den hat es natürlich nie gegeben. Richtig. Hätte Prescott mir dieselbe Antwort gegeben, wer weiß, ob ich ihn jemals entlarvt hätte. Herbert hat genau das Gegenteil. Er versuchte, seine Handlungsweise zu erklären. Inspektor, also von Ihnen möchte ich nicht unter die Lupe genommen werden. Dazu werde ich wohl kaum Gelegenheit haben. Na, wer weiß. Vielleicht werde ich eines Tages einen Film über Hackett drehen. Aha. Ja, David Summer will die Geschichte nämlich verfilmen. So? Ja, er trägt sich sogar mit dem Gedanken, Sie für die Rolle des Inspektors zu verpflichten. Ach, aber vielen Dank. Also mir genügt mein Vertrag mit Scotland Yard. Hallo, Inspektor. Hallo. Oh, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass Sie Besuch haben. Na, kommen Sie herein, Sergeant. Mr. George bietet mir gerade eine Filmrolle an. Na, wie wär's? Wollen Sie auch mitspielen? Nee, mir zu gefährlich. Aber wieso? Der Sergeant hat recht, oder? Haben Sie schon vergessen? Mit dem Mord im Filmstudio fing alles an. Sie hörten Die Maske des Mörders von Patrick Hampton in der Funkbearbeitung von Helmut Kirchammer. Es sprachen Inspektor Campbell, René Deltgen, Sergeant Poole, Wolfgang Reinsch, Mr. Hackett, Ernst Fritz Fürbringer, Alan Wilton, Hans Bernhard, Dr. Robert Kyle, Hans Tannert, Leslie George, Charles Wirtz, David Summer, Walter Prüssing, Daisy Collin, Karin Schlemmer, Bernard Walsh, Kurt Ebbinghaus, Sheila Bird, Ursula Langrock. Oberschwester, Hilde Engel. Helen Simpson, Ruth Pistor. Sergeant Baker, Robert Rathke. Sowie Lothar Schock, Wolfgang Drescher, Horst-Werner Loos, Frank Scharf und Harald Vogelsang. Komposition Hans-Peter Haller. Regie Heinz Schimmelpfennig. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1967.